Da oben am Kreuz ist er. Er sieht uns an. Die Mittagmesse beginnt, ich muss gehen. Mein Kind, auch wenn deinesgleichen verloren ist, in dir mag etwas sein, das der Rettung harrt. Bleib. Und vielleicht begreifst du hier, was wahre Schönheit ist. Und wir können unser Gespräch später fortsetzen. Kommt es drauf an, ob auch ein Zigeunermädchen zu dir beten kann? Ja, ich weiß, ich werd gemieden, die Welt verachtet mich. Doch ich seh dich an und frag mich, warst du unerwünscht? Schon gut. Ich kümmere mich darum. Ich dachte, du wärst in einer Rauchwolke verschwunden. Man soll nicht alles glauben, was man sieht. Und jetzt? Wohin? Oh! Ganz ruhig. Ich will mich nur entschuldigen. Wofür? Dafür. Trotzdem, ich bin beeindruckt. Du kämpfst fast so gut wie ein Mann. Komisch, ich wollte über dich gerade dasselbe sagen. Schau mal. Ich bin zum Schutz dieser Kathedrale abgestellt. Und du beschützt sie vor dreckigen Zigeunern wie mir? Das hast du gesagt, nicht ich. Aber ich habe hier Befehle zu befolgen. Und wenn ein braver Soldat etwas kann, dann ist es Befehle befolgen. Wer sagt denn, dass ich ein braver Soldat bin? Bist du es denn nicht? Ich habe hier eine Aufgabe. Eine, die mir viel besser gefällt als meine vorige. Kameraden in namenlosen Gräbern verscharren? Du kannst mir ruhig in die Augen sehen. Ich habe keine Zauberkräfte. Das weiß ich. Wo kommst du eigentlich her? Das fragst du eine Zigeunerin? Ich weiß nur eins, ich komme aus dem Nichts. Genau wie du.